Tutoğlu. Doktor Tutoğlu. Okay, Herr Doktor Tutoğlu. Ja. Ah ja, wir sind in Deutschland, ne? Ah ja. Ahmed. So. Gibt es eine Wunschvorstellung oder soll ich einfach loslegen? Nee, einfach los. Okay. Guten Abend. Okay. Guten Abend. Mein Name ist Ahmed Tutoğlu. Ich bin hier als Assistent tätig und würde gerne mit Ihnen diese Aufnahmegespräch führen. Bitte fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstehen. Okay. Wie heißen Sie? Mein Name ist Stefan Wagner. Stefan Wagner. Wagner. Stefan mit S-T-E-F. S-T-E-N. A-N, ja. S-T-E-F-A-N. Stefan. Und Wagner, W-A-G-N-E-R. Richtig? Ja, richtig. Okay. Wie alt sind Sie? Ich bin 35 Jahre alt. 35. Wann sind Sie genau geboren? Am 11.01.1987. 11.01. 87. 87. 80. Okay. Ja. Okay. Wie schwer sind Sie? 69 Kilo. 90. 69. 69. Okay. Wie groß sind Sie? 1,78 Meter. 1,78 Meter. Okay. Ja, Herr Wagner, was fühlt sich uns? Und zwar folgendes. Am letzten Wochenende, vor 3 Tagen, habe ich meinem Freund beim Umzug geholfen. Wir mussten viele Pakete schleppen. Und seit gestern oder vorgestern, Entschuldigung, einen Tag danach, seitdem habe ich Schmerzen in meiner rechten Schulter. Und die haben jetzt zugenommen in den 2 Tagen. Und ich kann meinen rechten Arm nicht hochheben. Ich habe starke Schmerzen. Bitte helfen Sie mir. Was habe ich, Doktor? Okay. Wie stark Ihre Schmerzen? Zum Beispiel eine Schmerzskala 1 ist sehr leicht, 10 ist sehr stark, entspricht. Entspricht sehr starke Schmerzen, meinen Sie, ja? Also ich würde sagen, jetzt aktuell ist es 8. 8. 8 von 10. Wenn ich meinen Arm hochhebe, wenn ich nicht bewege, tut es leicht weh. Okay. Sie können nicht heben, Ihren Arm, oder? Genau, meinen Arm kann ich ein bisschen hochheben, aber nicht komplett. Sobald nicht ich, komplett. Also sobald ich so etwa 50 Grad hochhebe, dann habe ich starke Schmerzen. Dann kann ich nicht mehr hochheben. Ich muss meinen anderen Arm mit meinem anderen Arm unterstützen und dann kann ich dann mehr hochheben. Okay. Sie tragen diese Schmerzen irgendwo hinaus? Ja, in meinen Oberarm. Oberarm. Ja, Kartons, ja. Sehr schwer waren die nicht. Halt. Wir haben sehr viel geschleppt. Da waren manchmal leichte Sachen dabei, manchmal schwere Sachen dabei. Wollte helfen. Okay. Ja. Okay, Herr Wagner. Ich möchte einige Fragen zu Ihrer allgemeinen Zustand stellen. Ja, haben Sie Fieber? Fieber? Nein, habe ich nicht. Okay. Haben Sie Husten? Habe ich nicht. Okay. Wie sieht es mit dem Wasserlassen? Normal. Stuhlgang? Ist auch normal. Okay. Haben Sie starke Durst bemerkt in letzter Zeit? Nee. Okay, das ist gut. Okay, was lassen wir dann? Ja, wie ist Ihr Appetit? Normal. Normal. Okay, gut. Okay, haben Sie wichtige Vorerkrankungen, zum Beispiel Zuckerkrankheit oder Bluthochdruck? Nö, nicht, dass ich wüsste. Okay. Wurden Sie schon einmal operiert, oder? Ja, wo ich 10 Jahre alt war, wurde ich am Blinddarm operiert. Okay. Gibt es weitere Operationen? Nein. Okay. Haben Sie einen Unfall gemacht? Unfall gehabt? Wann meinen Sie jetzt? Am Wochenende? Nein. Aber früher? Früher, ja. Ich kann mich nicht daran erinnern. Nichts Besonderes. Okay. Nehmen Sie Medikamente regelmäßig? Zum Beispiel Schmerzmittel, Beruhigungsmittel oder andere nee. Schlafmittel? Jetzt habe ich in den 2 Tagen habe ich Ibuprofen eingenommen. Bei Für diese Schmerzen? Ja, genau. War das hilfreich? Ja, die Schmerzen waren gelindert, waren weniger. Okay, wie viel Milligramm haben Sie genommen? Habe ich von meinem Freund bekommen, der hatte 800 Milligramm gehabt. Da habe ich ein paar Stück davon genommen, 800 Milligramm. 800 Milligramm. Bei Bedarf habe ich die genommen. Bei Bedarf. Okay. Haben Sie andere Dinge probiert, zum Beispiel eine warme Kissen oder ja, ich hab, Kühlung? Ja, ich habe ein bisschen gekühlt, aber es hat nicht so viel gebracht. Okay. Nach der Kühlung, Sie haben starke Schmerzen, oder? Ich habe starke Schmerzen, aber es hat nicht viel gebracht nach dem Kühlen. Das Kühlen, es war egal, ob ich gekühlt habe oder nicht. Ah, okay. Nicht hilfreich. War nicht hilfreich, jawohl. Okay. Okay, dann. Okay, Sie haben keine regelmäßigen Medikamente außer diese. Ibuprofen, nein. Ja, okay. Haben Sie Allergien? Allergien, nicht, dass ich wüsste, nicht bekannt. Okay, zum Beispiel gegen Gräser oder Pollen oder. Also ja, Pollenallergie habe ich, ja. Also Medikamente jetzt nicht, aber Pollenallergie schon, ja. Pollenallergie. Wie reagieren Sie darauf? Meine Augen jucken und meine Nase läuft, wird zu, geht zu und läuft. Nase läuft. Mhm. Okay. Vertragen Sie alle Lebensmittel mit zum Beispiel Gluten oder Laktose oder Fructose? Soweit ich weiß, habe ich keine Probleme mit Lebensmitteln. Okay, gut. Herr Wagner, jetzt kommen wir Ihrer Familie. Wie haben Sie gesagt, Herr? Ihre Familie. Ja, mein Name, Sie haben gesagt, Herr? Herr Wagner. Wagner, ja. Entschuldigung, ich habe es falsch rausgehört. Ah, okay. Sind Ihre Eltern gesund, oder? Die leben gesund, ja, aber die nehmen natürlich Medikamente ein. Ich weiß nicht, wie die heißen. Mein Papa, der nimmt irgendwas ein wegen seinem Bluthochdruck. Okay. Und meine Mutter nimmt irgendeine Tablette ein wegen Zuckererkrankung. Okay. Und sie ist halt ein bisschen übergewichtig. Okay, übergewichtig. Mhm. Okay. Haben Sie Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder. Okay. Ist er gesund, oder? Ja, der ist gesund. Also, soweit ich weiß, ja. Der nimmt keine Medikamente ein, oder? Okay. Haben Sie Kinder? Nee, ich bin ledig. Sie sind ledig. Okay. Habe eine Freundin. Ah, okay. Leben Sie mit Ihrer Freundin, oder? Ja, wir leben zusammen. Seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren, okay. Ja, Herr Wagner, kommen wir jetzt Ihre Gewohnheiten. Rauchen Sie? Rauchen? Ja, kann man schon sagen. Wird langsam teuer heutzutage, aber leider rauche ich. Okay, wie viele Zigaretten rauchen Sie? Ja, so eine Packung kann man schon sagen. Eine Packung pro Tag. Seit wann? Seit 15 Jahren. 15 Jahre. Okay. Trinken Sie Alkohol? Alkohol, nee, nicht regelmäßig. Wenn irgendeine Feier ist, Geburtstagfeier von jemandem, unregelmäßig. Bei Gelegenheit trinke ich Alkohol. Nee, nicht regelmäßig. Nicht regelmäßig. Bier? Ja, auch nicht regelmäßig. Wenn ein Ja. Fußballspiel mal gucke, ich bin kein Fußballfan, ab und zu mal dann trinke ich mit Freunden oder wenn ein Geburtstag ist. Aber ich würde nicht sagen, ich trinke regelmäßig, aber ich trinke Alkohol. Unregelmäßig. Unregelmäßig. Das bedeutet, Sie trinken in einer Woche zum Beispiel ein oder nicht? Oder in einer Woche, ja, ein Monat? Ja, in einem Monat würde ich sagen, trinke ich vielleicht 2 Bier und Glas härtere Art Alkohol, wie zum Beispiel Whisky oder so. Zwei Bier oder Whisky? Nee, 2 Bier und was Und man bei der Party trinkt halt. Ich weiß nicht die Menge, das ist vielleicht halbe Liter oder so. halbe Insgesamt Liter. gesehen. Insgesamt gesehen. Sie sagen in einem Monat. Ah, Durchschnittlich. okay. Das Okay. heißt, 2, 3 Wochen nicht. Wann, ich weiß ja nicht, wann die Leute Geburtstag haben. Ah. Wir haben nicht wie eine Uhr jede Woche Geburtstag, sondern haben, wenn da keine Geburtstag oder keine Feier ist, dann trinke ich in dem Monat auch keinen Alkohol. Aber es ist mal Feier, dann geht man zur Party, manchmal geht man zur Disco oder was weiß ich. Und dann trinkt man halt. Und ich würde sagen, durchschnittlich 2 Bier im Monat und durchschnittlich vielleicht insgesamt gesehen halbe Liter Whisky. Whisky. Okay, alles klar. Aber ich würde nicht sagen, ich trinke auf einmal Whisky. Dann bin ich. Okay. Herr Wagner, ja, bitte nehmen Sie diese Frage nicht übel, aber haben Sie Drogen probiert? Drogen? Nee, Gott sei Dank nicht. Hab nichts damit zu tun. Okay, gut. Ja, Sie haben gesagt, Sie sind ledig, haben keine Kinder und leben mit Ihren Freunden. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Kfz-Mechaniker. Ich repariere Autos. Kfz-Mechaniker. Okay. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Arbeit Ja. und Mache ich gerne. mit Ihrer Freundin? Ja. Okay. Okay, gut. Ja, Herr Wagner, ich möchte eine Zusammenfassung machen. Sie sind 35 Jahre alt und nach dem Umzug aufgetretene rechte Schulternschmerzen haben Sie und Ihre Schmerzen ja, ausstrahlen in den Oberarm aus. Die strahlen im Okay. rechten Oberarm aus, ja. Ja. Und okay, Sie haben Ibuprofen genommen, aber und gekühlt und aber Sie diese Prozedüre nicht hilfreich. Okay. Okay, oder? Möchten Sie Ja. irgendwelche Dinge hinzufügen, oder? Von meiner Seite aus nicht. Okay. Von Ihrer Seite aus weiß ich nicht. Okay. Mesh. Gibt es Schwellungen in diesem Schultern? In der rechten Schulterschwellung? Nein, habe ich nicht bemerkt. Oder Wärmung? Überwärmung? Nein, also wenn ich mit meiner Hand hinfasse, ist es nicht warm. Überwärmt. Okay. Okay, keine Schwellungen, keine Überwärmung. Okay. Ja, ich habe meine wichtige Frage gestellt. Und jetzt möchte ich sie untersuchen. Okay, gerne. Okay. Hat jemand noch zusätzliche Fragen in der Gruppe? Hallo? Grupta sormak isteyen birileri eklemek istediği bir şeyler var mı? Anamnezde ve hatta. Yoksa benim evim var. Şöyle şey diyeyim. Spezielle anamnezide sorduğunuz, yani omuzla alakalı sorduğunuzu bir daha bir tekrarlar mısınız? Ne biliyorsunuz? Ondan sonra ben eksikleri tamamlayayım. Omuzla ilgili. Evet, ne biliyorsunuz? Was wissen Sie jetzt nochmal über meine Schulter? Können Sie es bitte nochmal wiederholen? Okay. Nach dem Umzug aufgetretene rechte Schulterschmerzen. Seit 2 Tagen. Seit 2 Tagen, ja. Okay, Nummer 1. Was wissen Sie noch? Schmerzskala wissen Sie. Ich will nur, ja, ich habe Schmerzskala 8 von 10. Und Ausstrahlung, ich habe das. Genau, gefragt. Genau. Und ja, und ich habe Schwellungen gefragt und Überwärmung gefragt. Ja. Und sie haben gekühlt und Ibuprofen genommen. Und dann dieser war nicht hilfreich. Ibuprofen schon. Ibuprofen schon, aber nicht. Genau. Ja. So. Ich würde sagen, ich erkläre es andersrum. In der Orthopädie oder Unfallchirurgie, in der Notfallambulanz, wenn man einen Brief schreibt, einen schnellen Ambulanzbrief, da kommt immer der Satz, die periphere Durchblutung, Motorik, Sensibilität ist intakt. Das kann man als Hilfe nehmen, als Gedankenstütze. Das heißt, Durchblutung kann man Anamnese fragen, das ist schwierig, weil sie ja nicht Gefäße tasten können oder arterielles Puls oder so. Aber man kann fragen, gibt es einen Temperaturunterschied zwischen dem rechten und linken Arm zum Beispiel? Ja. Zum Beispiel. Als Sensibilitätsstörung haben Sie Missempfindungen, Kribbeln, Taubheitsgefühl als neurologische Frage? Okay, aber ich dachte und normalerweise mit dieser Situation nicht wichtig gefunden. Das stimmt schon für den schnellen Blick, aber Sie sind vielleicht nicht der Oberarzt, der dann sagt, das brauche ich alles nicht. Ah ja, natürlich. Sie sind der Assistenzarzt und Sie brauchen für Ihre Prüfung eine bestimmte Zeit. Sie müssen ja, wenn Sie in 5 Minuten fertig sind, die müssen 20 Minuten mit Ihnen reden. Dann kriegen Sie viele Fragen. Okay, ja, Sie haben recht. Und was man neurologisch fragen kann, ob eine Parese war, eine Lähmung des Armes. Er kann den bewegen. Aber er hat keine Lähmung zum Beispiel, eine Parästhesie zum Beispiel. Der hat schmerzbedingt, kann er den Arm nicht hochheben. Wir hatten vorhin gesagt, dass er den Arm etwa bis 40 Grad anheben kann. Also ist die Motorik noch da. Können Sie die Hand auf und zu machen, eine Faust machen, Finger bewegen? Ja, also ist die periphere Durchblutung Motorik, Sensibilität intakt zum Beispiel. Da kann man anhand das hier, kann man dann fragen und idealerweise wäre, wie Sie am Anfang erst begonnen haben, was führt Sie zu uns und dann die spezielle Anamnese, alles was mit Schulter zu tun hat und dann den Rest, ist egal wie Sie das machen und dass man so eine Struktur hat, dass man alle Fragen stellt und dann versucht einen Leitfaden zu nehmen, wie Ibn Tarak öyle bir şey, siz de kendinize bir sistem kursanız, yani en azından orta bilimde böyle bir sistem, başka yerde başka şey Okey. diye şey ettim. Yani o Sanki farkı şimdi. düşün. Öğrenmek için buradayız yani. Zaten her şey biliniyorsa, bir de bildiğiniz bilenler için de böyle bir akıntı hızlı olsun diye. Şimdi Ya o üzere problem ist mein fachis fizikalische Polish Medizin, Medizin. okay. Ja, deswegen es war dieser Fall war für mich einfach. Ja. Es So. geht ja nicht darum, wie der Fall einfach oder nicht ist, sondern es geht ja bei euch, Ja, wie die Struktur und ist. natürlich, ja. Und diese, ja, manchmal kann blind sein, man. Man kann. Ja. Irgendjemand hat in die Gruppe geschrieben, Orthopädie, Anamnese, Tech, Punkt, Punkt, Punkt, habe ich nicht gelesen können. Egal, technisch wahrscheinlich. Ja, wir Orthopäden sind Handwerker. Wir philosophieren nicht, wir arbeiten. Funktionelle Ja, und generell siz kendi videonuzu ya tabii zamandan sesi dinlediğiniz sıra o gramerlere girmiyorum. Birincisi kendi gramerim iyi değil. Yani ben Almanya'da büyüdüğüm halde. Ama satır kurmalarda bir hata var. Yani satır kurarken bunu nasıl bence düzeltilir? Bu sürekli kalıplar yaparsanız yani o anda düşünüyorsunuz, düşünürken bazı kelimeler yutuyorsunuz. Zaten başlı sona karıştırma olabiliyor. Genel manada çok iyi. Yani genel manada şöyle söyleyeyim, benim zamanımda diyelim ne bileyim 10 sene önce aslanken o zamanları birçok insanlar geliyordu dış ülkeden. Leplük bir şeyler konuşuyorlardı, hiçbir şey anlaşılmıyordu. Yani o zamanları FSB, MSB diye bir şey yoktu. Yani ona tartarsam Almancanız iyi yani. Yani burada gruptakilerin hepsinin bir Almancası. Bazıları çok iyi, bazıları iyi. Ama eskiye nazaran o gördüğüm o doktorları konuşuyorlar ama ne konuştukları anlaşılmıyor. Büyük bir şeyler diyorlar ama sizlerin iyi yani. Belli yani. FSB kurumdan şey yani eğitimden geçtiğiniz belli. Yani good. Dankeschön. Ja, nächste Woche habe ich Prüfung, ja. Ja, okay, ne güzel işte. Es gibt ein deutsches Sprichwort. Übung macht den Meister. ja. Alman atasözü. Yapa yapa yapa yapa yapa yapa. Kalıplar oluşa oluşa şey diyor. Alles klar. Ja. Wollen wir dann eine... Guten Abend, mein Name ist Kosa. Ich bin der Ortsoberarzt hier. Okay. Wenn keine Fragen sind in der Gruppe, dann können wir dann loslegen. Okay. Guten Tag, Oberst. Ich möchte Ihnen einen Patienten vorstellen. Haben Sie Zeit? Ja, gerne. Deswegen bin ich da. Schießen Sie los. Okay. Herr Steffen Wagner, 35 Jahre alt. 69 Kilo, 178 Zentimeter. Kam zu uns seit 2 Tagen aufgetretene rechte Schulterschmerzen. Diese Schmerzen war auf einer Schmerzskala 8 von 10. Und unsere Patient könne rechte Schulter nicht gut bewegen, nicht gut heben. Und außerdem habe Patienten keine Lähmungen, Patient keine Lähmungen und keine Temperaturunterschied. Temperaturunterschied, wie meinen Sie das? Beide Armen haben gleich Temperatur. Weswegen haben Sie das erwähnt, um was auszuschließen? Patient erwähnt das. Ja, nee, was wollen Sie damit ausschließen? Wir haben zum Beispiel TVT ausgeschlossen oder arterielle Thrombose Also ein Gefäßdurchblutungsproblem. Ja, Gefäße Durchblutungsprobleme. Sie wollten darauf hinweisen, ob ein Durchblutungsproblem bestand. Es besteht keine Durchblutungsproblematik. Okay. Durchblutungsproblem. Für diese Schmerzen habe der Patient Ibuprofen 800 Milligramm genommen und es war hilfreich. Mhm. Und die Kühlung war nicht hilfreich auch. Mhm. Die vegetative Anamnese war unauffällig. Die Vorerkrankungen unauffällig, war unauffällig, bis auf Appendektomie. Patient hat Allergie gegen Pollen. Die Familienanamnese ergab arterielle Hypertonie und Adipositas beim Vater, Diabetes mellitus und Adipositas auch bei der Mutter. Mhm. Die Noxenanamnese ergab 15 Paxia und unser Patient neben unregelmäßig Alkohol, zwei Bier oder halb Liter Whisky im Monat zum Beispiel. Durchschnittlich. Mhm. Schließlich sei er ledig, habe keine Kinder und lebt mit seiner Freundin, arbeite als Kfz-Mechaniker. Aufgrund der erwähnten Angaben gehe ich von einer Verdachtsdiagnose auf Supraspinatus Tendinitis. Mhm. Ja, alternativ kommt Supraspinatus Riss oder Ruptur. Mhm. Ja. Ich dachte nur das, diese. Hm? Ja. Aufgrund der erwähnten so weiteren Abklärung, ja, müssen nach der körperlichen Untersuchung Blut fürs Labor abgenommen, ein Röntgen abgenommen werden, meinen Sie, also ja, ein abgenommen werden, ein Röntgen auf Röntgen Aufnahme gemacht werden. Oder ich würde sagen, ich würde eine Röntgenuntersuchung durchführen lassen. Okay. Oder eine Röntgenuntersuchung durchgeführt werden. Oder sollte durchgeführt werden? Sollte durchgeführt werden. Okay. Ja. Was würden Sie erstmal von der Differentialdiagnose? Sie haben erwähnt, dass die Supraspinatussehne gerissen oder entzündet wäre, zum Beispiel. Genau. Als Differentialdiagnose, was kann man noch denken? Also natürlich können auch andere Sehnen, ich will jetzt nicht einzelne Sehnen sagen, was kann zusätzlich noch als Tendinitis sein? Ja, bicipital Tendinitis auch. Meistens ist eine Begleitdiagnose. Meistens ist dabei. Das Erste, was ich denke, eine Bursitis zum Beispiel. Ja, Bursitis auch, ja. Gehört meistens dazu. Eine andere Richtung wäre, dass man sagt, ich habe auch dran gedacht, sozusagen. Es könnte zum Beispiel auch eine aktivierte Omatrose sein oder aktivierte AC-Gelenksarthrose, Acromioclavicular-Gelenksarthrose. Als Differentialdiagnose? könnte sein. Oder eine Reizung, noch nicht mal Arthrose, sondern Reizung des Klavikulargelenk, Entschuldigung, langes Wort, AC-Gelenk. Und ganz andere Richtung wäre auch natürlich, könnte auch eine Zervikobrachialgie sein, von der Ja. Halswirbelsäule kommen. Theoretisch kann auch sein. Okay, Sie haben ein Röntgen veranlasst. Was sehen Sie, was wollen Sie im Röntgen ausschließen? Hat der Patient, was Sie nicht erwähnt haben, der hat Umzug geholfen? Ist er beim Umzug gefallen oder ein Trauma bekannt bei dem Patienten? Ja, nee, ich habe das nicht gefragt. Ja, okay, der hatte keine Trauma gehabt. Okay. Und wenn man kein Trauma hat, warum machen Sie ein Röntgen? Der ist 35 Jahre alt, Ja. Osteoporose wahrscheinlich hat er nicht. Aber was wollen Sie dort feststellen oder was wollen Sie ausschließen? Ein Einbruch oder eine Subluxation ausschließen, so Okay. auszuschließen, ja. Ja, aber man kann zum Beispiel auch, wenn die Tendinitis calcarea zum Beispiel, kann man etwas Ja, darstellen? Zum Sie Beispiel. haben recht, ja, aber Tendinitis ist dann eine chronische Erkrankung Sie wissen ja sehen. nicht, als Kfz-Mechaniker, vielleicht hat er viel gearbeitet, weiß Ah man ja ja, nicht. natürlich. Vielleicht, ja. Oder Das kann sein. ein Büromensch kann auch im Hobby, Bereich viel basteln, viel arbeiten, Gartenarbeit machen oder so. Sie sind Und ja jetzt ja, Entwicklungszentrum auch. Sie sind ja ein, Sie sind zwar vielleicht in der Türkei Facharzt, aber hier sind Sie Assistenzarzt und deswegen müssen Sie an alles denken. Ja. Oder was man noch sehen kann, Arthrose, ja, nein. Entwicklungszentrum, Impingement-Syndrom, das auch noch, ja. ja, also ob da Einengung ist, der Humeruskopf-Hochstand ist oder so, zum Beispiel. Okay. Was kann man wahrscheinlich bei dem jungen Mann, denken wir mal, wir schließen alles aus. Als weitere Verfahren, Diagnostik, was würden Sie noch machen, außer Röntgen? Was könnte man noch machen? Was fällt Ihnen Wir ein? können Ultraschall machen auch. Genau, das Und war mit Hilfe Ultraschalls können wir Tendinitis gut oder Muskelriss können sehen. Nicht Muskelriss. alles, aber zum Beispiel mit Den Bisipital oder. Ansatz, genau. Den Ja. Ansatz von den Sehnen können Sie gucken, ob da ein Riss vorhanden ist oder eine Tendinopathie vorhanden ist. Ja, Ansatz auch, ja. Ja. Und was könnte man noch für eine Diagnostik machen? Hat Und wir können MRT machen. richtig, MRT der Schulter können wir mal. Eine letzte Frage wegen der Diagnostik. Wenn Sie zum Radiologen einen Röntgenauftrag schicken, wie heißt dieser Okay. Auftrag? Schreiben Sie einfach, schreiben Sie da drauf, Radiologe, röntgen Sie bitte Schulter oder wie? Ah, Röntgen, Schulter, Zweierbeine In zum zwei Beispiel. Ebenen, richtig. In Zweierbeine. Röntgen, Schulter rechts oder rechte Schulter in zwei Ebenen, genau. Niçin soruyorum bunu aklınızda yerleşmez. Genelde hangi röntgen olursa ich werde ein Röntgen anfordern. Und zwar Röntgen, Schulter in zwei Ebenen, Röntgen, Fuß in zwei Ebenen, Röntgen, Sprunggelenk in zwei Ebenen, Kniegelenk in zwei Ebenen, Finger in zwei Ebenen, LWS in zwei Ebenen. Yani birçok şeyde de tutuyor. Belki bir iki şeyde tutmaz ama birçok şeyde tutuyor. Evet, ya. Yani kalıp olarak ezberlesiniz diye söylüyorum, tekrarlıyorum. Ya. Röntgen, Schulter rechts in zwei Ebenen oder Röntgen, rechte Schulter in zwei Ebenen. Bir kalıp kafanıza şey dersiniz. Okay und MRT, richtig, okay. Wie geht es dann voran, wenn wir sehen, wie könnten wir dem Patienten jetzt helfen? Der ist jetzt hier in der Ambulanz. Was würden Sie jetzt dem Patienten empfehlen? Wir haben keine Fraktur gesehen. MRT haben wir jetzt nicht gemacht. Ultraschall haben wir gemacht und wir haben keinen Riss gesehen. Okay. Sozusagen. Und die Diagnose, sagen wir mal, das ist dann eine Tendinitis der Supraspinatussehne und eine Bursitis, suprachromialis. So, was würden Sie Okay. dem Patienten jetzt empfehlen? Ja, normalerweise ich empfehle eine Facharztuntersuchung als erstes. Ja, orthopädische Untersuchung. Mhm. Und aber in Praxis, zum Beispiel ich schreibe ein nicht steroidal antirheumatismal oder nicht Romatik. steroidal NSAID. Antirheumatika, Ja, nicht Romatika. Antirheumatika. Und außerdem empfehle ich Erwärmung und vermeiden, nicht schwere Dinge zu heben oder schieben. Ja, ich empfehle diese Situation als erstes. Und dann, wenn geht weiter und dann mehr Schmerzen haben, dann Krankengymnastik auch und physikalische Therapie. Okay. Und wenn die Beschwerden weiter bestehen, kann man auch ein MRT im Verlauf empfehlen. Ja, natürlich. Weil MRT in den Krankenhäusern macht man in der Regel nicht schnell. Die Realität ist, Ultraschall macht man auch nicht meistens, sondern es ist meistens, es wird geröntgt MRT. und Ja. MRT wird für den Niedergelassenen, der eine Praxis hat, empfohlen, sozusagen bei Beschwerdepestens MRT empfohlen zum Beispiel. Okay. NSAR kann man geben. In den Kliniken gibt man nicht, vorhin hat eine Kollegin geschrieben, Kollege oder Kollegin geschrieben, Injektion, zum Beispiel kortisonhaltige, kristallinhaltige Kortison, wie Triamcinolon zum Beispiel, kann man mit Lokalanästhetikum applizieren oder spritzen, injizieren. Aber in den Krankenhäusern machen die das nicht. Also wenn sie, Warum? warum? Weil sehr viele Patienten da sind und subarachnoide Injektion kann man machen. Aber es wird der niedergelassene Kollege. Sie sind ja in der Notfallambulanz. Ah, ja, natürlich, ja. Und in der Notfallambulanz, wenn Sie in der Praxis sind, ja, dann würde ich bei so stark, ich persönlich würde als erstes empfehlen, weil der Arm nicht angehoben werden kann, also sind sehr starke Schmerzen und Lebensqualitäteinschränkung, der Mann kann nicht seine Haare waschen oder andere Sachen. Und deswegen würde ich direkt empfehlen, dass man eine Injektion mit Cortison macht, subarachnoideal und ich mache auch intraartikulär, weil intraartikulär verteilt sich das Cortison überall hin. Plus subacromial, damit die Bursa auch subacromial also Entzündungshemmer hat. Dann würde ich sagen, nicht NSAR bei Bedarf, sondern regelmäßig bei Ibuprofen dreimal am Tag für 3 bis 5 Tage einnehmen. Kühlung an der lateralen Seite, aber oben am Schulterblatt, wo Muskel ist, kann man Wärme machen. Ansonsten würde ich dann sagen, also in der Praxis würde ich dann sagen, kommen Sie dann bei, wenn die Schmerzen noch weiterhin bestehen, nach einer Woche kommen Sie dann noch mal vorbei, dann würde man MRT vielleicht durchführen lassen. Okay. In der Praxis, in der Klinik, Realität ist, Patient kommt, sie untersuchen und machen ein Röntgen, schließen eine Fraktur aus, Arthrose, aktivierte Arthrose, geben dann halt eine NSAR, vielleicht noch ein zweites Analgetika wie Novalgin oder Tilidin noch zusätzlich und sagen dann, wenn es nicht besser wird, gehen Sie morgen zum Orthopäden zum Beispiel. Realität ist, morgen kriegt er keinen Termin. Das ist eine komische Sache in Deutschland. Ist nicht so, dass man schnell einen orthopädischen Termin bekommt. Aber dann würde man im Krankenhaus halt sagen, das ist keine hochakute Sache. Und tschüss. Okay. Almer Döle. Sistemle Güzel. hastaneye gidiliyor. Orada bir acil iş yapılıyor. O kadar. Yani bazıları yapıyor yine. Mesela ben bazen omuza iğne yapmamışımdır da ama bele bazen iğne yapmışımdır. Biz çok Niye yaptık bu ya. ambulansta yapmayız? Niye? Bazıları niye yapmıyor? Yani bunlar bu sefer ortopede gitmezler. Gece yarısı saat 2'de sakin olduğu sıra beni uykudan yani uyku bile baktım kalmıyor ondan dolayı. Ondan gece hadi gide kim doktor orada? Doktor neydi? Tut oğlu muydu? Neydi ismi? Evet, tut oldu. Ha, Doktor Tut oğlu nöbeti var. O iğne yapıyor, birileri yapmıyor. Ondan sonra seni kaldırırlar geceliğin saat 2'de. İğne yap diye. Ortopede gitmezler. Hastaneye hep sana gelir. Gelmemeleri için millet ne iğne yapar ne şeydir. Bir de aslanların çoğusu zaten alışkan da değil. Yani iğne yapmaya, şey etmeye vesaire. O ayrı mesele ama o bilenler de işin sadece özünü yapıyor. Kendine iş çıkarmıyor. Şu an bizim hastanede de kimse yapmıyor abi mesela şeyde. Reha klinikteyim ben şimdi buradaki bizim Kreis'te. Yani mesela Orada. şeyde ortopedik mesela şeyler de yatıyor. İşte mesela miyofasyal ağrılar, ondan sonra işte omuzlar, hiç kimse dokunmuyor. Ben Reha'da 4 ay obarslık yapmıştım. Orada sadece bürokratsınız. Aynen öyle. Yani belki bir ilacı yükseltiyorsunuz, azaltıyorsunuz hapı. Diğer şeyler çok nadir yapılıyor. Evet, Yani yani yapmıyorlar. varsa birisi kendine güvenen bir şeyler yapıyor. Yapmayansa yapmıyor. Evet, öyle yani şu an gördüğüm öyle. Bürokrasi ülkeye hoş geldiniz. İlk Evet. tedavciler için diyorum sizin için. Öbürler de zaten aynı da. Ama sizdeki kendimi orada devlet memuru nedir bilmiyorum ama orada da kendimi devlet memuru gibi hissettim. Ya Dosyalar haklısınız. böyle, Ben hasta de şu an mektupları. Hasta mektubun tanesi 15 sayfa sürüyor. Mesela yani Latin position briefler. Neticede bir bu tahtın oluyor. aynen öyle. Şu an bu tahtın şeyi görüyor. Yani Yani. Almanya sistemi. Ama Evet abi. sizden kolay kalıplar var. O kalıpları mektup kalıpları, yazma kalıpları var mektup yazarken. Ondan sonra dikte ederken diyorsun 15, 27, 28, 28'i şöyle bir değiştir. Yani ekle. Ben de öyle yapıyorum şu an. Öyle zaten. Evet abi, kolay tarafı. Problem. Okey. Soru olanı var mı başkaları? Yani bu konuyla alakalı veyahut da hastalıkla alakalı veyahut da hastalık olmayan genel belki soru da olabilir. Merak ettiğiniz. Anlatabileceğim varsa bir şeyler söylerim. Bu grup çok sakin bir grup. Bazı gruplar bazen çıkınca böyle biraz interaktif oluyor. Şu neydi, şu nasıldı, şu veyahut da şunu yap olur muydu? Şu anda sadece seyirciler var. Korkmayın ya, ben Yorulmuş yemem. Zaten uzaktayım. Telefondan da müdahale edemiyorum. da olabilirdir abi arkadaşlar. Olabilir, Günün evet. Evet. yorgunluğu olabilir. Günün yorgunluğu. Arkadaşların uykusu geldi sanırım. Evet, o zaman efendim? Çok iyi açıkladınız. Onun için çok soruya gerek kalmadı. Okey. Oldu. Oldu. Hepinize başarılar dilerim. O zaman bu akşamı Teşekkür ederiz abi. tarafı Allah razı herkes şey olsun. çıksın. Sizden de Allah olsun. Hadi, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Başarılar. Teşekkürler abi.